Migration. Migration nimmt im Wesentlichen über zwei Kanäle auf die Demografie Einfluss. Durch die unmittelbaren Wirkungen der Zu- und Abwanderung selber und durch die Geburten der Migranten und ihrer Nachfahren. Deutschland konnte auch deshalb über viele Jahrzehnte die Bedeutung des Geburtenrückgangs für die demografische Entwicklung verdrängen, weil sich mehrere Wellen von Einwanderern quasi ablösten. In den 60er und 70er Jahren kamen die Gastarbeiter und holten ihre Familien nach, in den 80er und 90er Jahren folgten die Aussiedler aus der Sowjetunion, aber auch aus Polen und Rumänien. Zu Beginn der 80er Jahre und vor allem in den 90er Jahren kamen die Kriegsflüchtlinge und Asylanten. Bei den jüngeren Frauen entfallen mittlerweile 40% der Geburten auf Frauen mit Migrationshintergrund. Darunter sind wiederum ein Drittel Frauen mit Migrationshintergrund Nah- und Mittelost sowie Afrika. Diese Frauen stellen in der Altersgruppe der 15- bis unter 35-Jährigen 6,5%. Auf sie entfallen aber 13,5% der Geburten in dieser Gruppe, also mehr als das Doppelte. Frauen mit anderem Migrationshintergrund machen 18,6% dieser Altersgruppe aus. Auf sie entfallen 26,3% der Geburten. Der Anteil der Frauen ohne Migrationshintergrund beträgt demnach 74,9%. Ihr Anteil an den Geburten aber nur 60,2%. Tabelle 8.8. Der Anteil der Frauen mit muslimischem bzw. afrikanischem Migrationshintergrund wächst in den jüngeren Altersgruppen rapide. Und noch stärker wächst ihr Geburtenanteil. Interessant ist, dass der im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil überdurchschnittliche Geburtenanteil mit den jüngeren Jahrgängen nicht fällt, sondern steigt. Zwar lässt sich für die Gruppe der Frauen mit türkischem Migrationshintergrund beobachten, dass die Geburtenzahlen bei den jüngeren Frauen, die in Deutschland geboren wurden, niedriger sind, doch das wird offenbar überkompensiert durch den Importeffekt der im Wege des Familiennachzugs zuziehenden Ehepartner. Wie kolossal die Dynamik ist, die sich durch die Kombination von hohen Geburtenraten und weiterem Zuzug entwickelt hat, kann man daran ermessen, dass sich der Anteil der muslimisch bzw. afrikanischen Migranten in der Altersgruppe 15 bis unter 35 Jahren 3,5-mal so hoch darstellt wie in der Altersgruppe 50 bis unter 75 Jahren, bei den Kindern dieser Altersgruppe sogar 4-mal so hoch. Selbst ein maßvoll erscheinender Zuzug von 100.000 Migranten pro Jahr bedeutet im Lauf einer Generation 3 Millionen Migranten, die Hälfte davon Frauen. Unterstellt man nun, dass der Durchschnitt der zugezogenen Migranten und der bereits in Deutschland lebenden Frauen mit Migrationshintergrund eine Nettoreproduktionsrate von 1 hat, der Durchschnitt der übrigen Frauen in Deutschland aber eine solche von 0,65, so ergibt sich daraus in der Abfolge der Generationen eine grundsätzliche Verschiebung der Bevölkerungsanteile. Tabelle 8.9. Es handelt sich bei der Tabelle, das muss betont werden, um eine Modellrechnung und nicht um eine Prognose. Es gibt nämlich keine wissenschaftlich zuverlässige Methode, Geburtenverhalten und Zuwanderung über mehrere Jahrzehnte verlässlich vorherzusagen. Die Modellrechnung bestätigt in der Tendenz die bereits zitierte Aussage von Vural Öger, im Deutschland des Jahres 2100 werde es 35 Millionen Türken und ungefähr 20 Millionen Deutsche geben. Wem diese dynamische Anteilsveränderung unwahrscheinlich erscheint, der möge in die Jahre 1980 oder 1965 zurückschauen. Die seitdem bereits eingetretenen Anteilsveränderungen in der Bevölkerungsstruktur sind in ihrer Dynamik exakt vergleichbar. Die obige Modellrechnung ist nichts als die mathematisch zwingende Folge unter drei Annahmen. Der jährliche Zuzug liegt bei 100.000 Menschen, die Netto-Reproduktionsrate der Migranten aus Nah- und Mittelost sowie Afrika bei 1 und die durchschnittliche Netto-Reproduktionsrate der übrigen Bevölkerung beträgt 0,65. Trifft man andere Annahmen, etwa, dass die Zuwanderung über 100.000 Menschen jährlich liegt, dass ein Teil der jüngeren Deutschen abwandert, dass der Unterschied der Netto-Reproduktionsraten größer ist, sind die Relationsverschiebungen noch viel krasser. In der Modellrechnung wird eine Zuwanderung ausschließlich aus Nah- und Mittelost sowie Afrika unterstellt. Denn nur das ist realistisch, weil Deutschland aus den bereits dargestellten Gründen für andere Zuwanderergruppen nicht in Frage kommen wird. Kühn in ihrem Optimismus und hinsichtlich der Größenordnung eher vorsichtig ist die Annahme, die Zuwanderung ließe sich auf 100.000 Menschen jährlich begrenzen. Werden es mehr, was viele glauben, dürfte die obige Modellrechnung äußerst blauäugig sein. Dass die autochthonen Deutschen innerhalb kurzer Zeit zur Minderheit in einem mehrheitlich muslimischen Land mit einer gemischten, vorwiegend türkischen, arabischen und afrikanischen Bevölkerung werden, wäre die logische und zwingende Konsequenz aus dem Umstand, dass wir als Volk und Gesellschaft zu träge und zu indolent sind, selbst für ein bestanderhaltendes, unsere Zukunft sicherndes Geburtenniveau Sorge zu tragen und diese Aufgabe quasi an Migranten delegieren. Ein Zyniker könnte argumentieren, die können dann auch all die anderen niedrigen Arbeiten verrichten, die viele Deutsche, wie die Zeugung und Aufzucht von Kindern, nicht gerne selber erledigen. Ganz nebenbei wirkt der Strom der Migranten lohndrückend, da diese in Konkurrenz zur deutschen Unterschicht treten. Die deutsche Mittel- und Oberschicht lebt dagegen kinderlos oder kinderarm und komfortabel in ihren Vorstadtvillen und schmucken Altbauwohnungen. Sie registriert nicht einmal, dass sich das Land infolge der demografischen Entwicklung bis zur Unkenntlichkeit verändert, dass es sich selbst aufzugeben droht, um das Mindeste zu sagen. Wenn sie es merkt, könnte es zu spät sein. Wie sagt Hegel so poetisch und so dunkel? Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.